in lauter Nacht. Sassa, Sassa, mein Tanz, dein Tanz, er hat dir und mir, ja dir und mir das Blut entfacht.